Zum Tag der Sonne traf am 12. April eine Delegation des Landesvereins der Koreaner in den USA unter Leitung des Vorsitzenden Yoon Gil-sang mit einer Maschine in Pjöngjang ein.